Bitte, ich will nur Tee trinken, bitte, ich will nur Tee trinken, bitte, ich will nur Tee trinken, okay, okay. Bitte, ich will nur Tee trinken, bitte, ich will nur Tee trinken, bitte, ich will nur Tee trinken, okay, okay. Hab gar keinen Bock auf Termine, auch wenn ich lilane Scheine verdiene. Yeah, auch wenn ich dich über alles liebe, das ist alles Blasphemie. Yeah. Bitte lass mich in Ruhe, keine Zeit für Shit, yeah. Was mach ich nur, Mann, ich rauche bisschen Shit, yeah. Bisschen Peace, yeah, habt euch alle lieb, das ist alles Blasphemie. Bitte, ich will nur Tee trinken, bitte, ich will nur Tee trinken, bitte, ich will nur Tee trinken, bitte, ich will nur Tee trinken, bitte, ich will nur Tee trinken, bitte, ich will nur Tee trinken, bitte, ich will nur Tee trinken, bitte, ich will nur Tee trinken, yeah. Nur ein Tee, okay, yeah. Nur ein Tee, okay, yeah. Bitte, ich will in Tee schwimmen, das ist alles Blasphemie. Bitte, ich will in Tee springen, yeah. Bitte lass mich in Ruhe, keine Zeit für Shit. Was mach ich denn nun, Mann, ich rauche bisschen Shit. Bisschen Peace, yeah, habt euch alle lieb, yeah. Das ist alles Blasphemie. Bitte, ich will nur Tee trinken, bitte, ich will nur Tee trinken, bitte, ich will nur Tee trinken, bitte, ich will nur Tee trinken, bitte, ich will nur Tee trinken, bitte, ich will nur Tee trinken, bitte, ich will nur Tee trinken, bitte, ich will nur Tee trinken, Tee, Tee, Tee, Tee, Tee, Tee. Bitte, ich will nur Tee trinken, bitte, ich will nur Tee. Tee, Tee, Tee, Tee, Tee, Tee. Bitte, ich will nur Tee trinken. Ah, yeah. Bitte, ich will nur Tee trinken, bitte, ich will nur Tee trinken, bitte, ich will nur Tee trinken, bitte, ich will nur Tee trinken, bitte, ich will nur. Bitte, ich will nur Tee trinken, bitte, ich will nur Tee trinken.